Neonazis profilieren sich schon seit mehreren Jahren mit einer Kapitalismuskritik, die offen antisemitisch und häufig auch völkisch begründet ist. Gefährlich ist es vor allem deshalb, weil bestimmte Grundmuster dieser Kapitalismuskritik, wenn auch in abgeschwächter Form, aber doch in der Mitte der Gesellschaft auch zu finden sind oder gar in der politischen Linken. Aber nicht nur die Rechtspopulisten von heute üben Kritik am sogenannten Kapital-Antikapitalismus, war auch schon in der Propaganda der NSDAP ein Thema. Lothar Gallo Bergelmann setzt sich kritisch mit dem Thema Antikapitalismus der Nazis auseinander und wird am Montag in Halle an der Universität genau darüber einen Vortrag halten. Vorab kann ich ihn jetzt schon am Telefon dazu begrüßen. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Ich habe das gerade schon in der Anmoderation kurz gesagt. Antikapitalismus scheint also nicht ein genuin linkes Thema zu sein, sondern lässt sich auch sogar zurückführen auf die nationalsozialistische Ideologie. Inwiefern gaben sich denn die Nazis aus den 30er, 40er Jahren schon antikapitalistisch? Ja, sie gaben sich halt sehr stark antikapitalistisch und es ist ein ganz großer Fehler vieler Linker bis heute, dass sie meinen, sie hätten den Antikapitalismus gepachtet. Die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei hieß nicht umsonst so. Und wenn man sich zum Beispiel Flugblätter der NSDAP aus der Weimarer Zeit ansieht, wenn man sich programmatische Aussagen der NSDAP ansieht, wenn man sich Reden von Hitler anhört, auch nach der sogenannten Machtergreifung, da wird man immer ganz stark antikapitalistische Züge finden. Schon in Mein Kampf schreibt Hitler, welche Bewegung er sich vorstellt, und er sagt, es soll eine junge Bewegung sein, keine Organisation der Zufriedenen und Satten, sondern es soll eine Organisation der Leidgequälten und Unglücklichen sein, und deswegen machen sie auch ganz stark auf Antikapitalismus, die Nationalsozialisten. Das kann man an vielen Punkten nachweisen. Nun, die Erkenntnis ist schon sozusagen alleine viel wert, wenn man das darauf oder darin findet, auch schon in der Ideologie damals. Inwiefern kann man denn diese damalige Kapitalismuskritik überhaupt als eine als solche differenzierte Kritik an den Verhältnissen bezeichnen? Genau, da fängt das Problem an, weil es gibt natürlich sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, was Kapitalismus sei. Um es nur mal in Klammer und vorneweg zu sagen, auch heute hat man ja das Gefühl seit ein paar Jahren, dass ganz, ganz viele Leute gegen den Kapitalismus sind. Ich bezweifle aber stark, dass es hier verbreitete Einsichten gibt in den wirklichen Charakter des Kapitalismus. Weil die Vorstellung von Kapitalismus, die man hat, ist, naja, da gibt es einige wenige Gierige, die beherrschen auf undurchschaubare Weise das Geld mittels raffinierten Instrumenten, die sie sich haben einfallen lassen, wie zum Beispiel den Zins. Sie werden also in der Geschichte der NSDAP ganz stark die Zinskritik wiederfinden gegen die Zinsknechtschaft. Und diese wenigen Gierigen, die haben sich nun verschworen gegen das Volk und führen die große Menge der ehrlich Arbeitenden hinters Licht. Das war das zentrale Bild des nationalsozialistischen Antikapitalismus. Da ist natürlich nichts wirklich verstanden vom Kapital. Aber auch heute gibt es in abgeschwächter Form bei vielen Menschen genau diese Vorstellung. Übrigens auch bei Leuten, die sich als links verstehen. Eine ganz gefährliche Kontinuität, die da vor allen Dingen auch zu erkennen ist, um noch einen Moment sozusagen bei der nationalsozialistischen, bei dem nationalsozialistischen Antikapitalismus zu bleiben. Welchen Einfluss wollte denn man denn damals auf wen üben? Das heißt also, welche Ziele wurden denn mit diesen Mustern, die dort vertreten wurden, verfolgt? Ja, also es gibt ja gerade unter Linken so immer noch hält sich so die Vorstellung, naja, dieser Antikapitalismus der Nazis sei ja alles nur Propaganda gewesen. Nach dem Motto, die Nazis wollten eben die Leute wegbringen von der KPD und von der SPD mit antikapitalistischen Parolen. Und danach würde man ja sehen, nach 1933 hätten die Nazis ja überhaupt nicht auf Antikapitalismus gemacht. Sie hätten ja schließlich die Konzerne nicht verstaatlicht und so weiter. Und da sei doch bewiesen, dass es nur Propaganda war. Ich glaube, diese Sicht ist zu oberflächlich. Denn es hat sich ja sehr viel getan. Noch bis in die 80er Jahre hinein haben die damals Alten geschwärmt davon von dieser Zeit, weil es ging ihnen wieder besser. Der Hitler hat die Arbeitslosigkeit abgeschafft. Es gab Urlaub, es gab Fortschritte in der Sozialversicherung. Verschiedenste soziale Fortschritte hat die NSDAP durchaus gebracht für diejenigen, die der Volksgemeinschaft angehört haben. Die wenigen, die das Pech hatten, von dieser Volksgemeinschaft ausgeschlossen zu sein und gehasst zu werden, also Juden oder auch sogenannte Behinderte oder Homosexuelle, die als solche in Anführungszeichen erwischt wurden, und die wenigen, die wirklich Widerstand geleistet haben, die waren aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen und denen ging es natürlich furchtbar dreckig. Nur die allergroße Mehrheit der Deutschen hat ja nun nicht zu denen gehört, sondern die haben profitiert sehr lange von dieser Entwicklung. Und da waren die antikapitalistischen Bedürfnisse eines großen Teils doch sehr stark befriedigt. Und deswegen hat die nationalsozialistische Volksgemeinschaft parallel zur Kapitalverwertung wunderbar funktioniert. Jedenfalls eine Zeit lang, wie wir alle wissen. Also vieles, was gegen eine sozusagen instrumentelle oder propagandistische Interpretation eines nationalsozialistischen Antikapitalismus spricht. Inwiefern unterscheiden sich denn die damaligen Parolen von denen, die auch heute von Neonazis benutzt werden? Also direkt von Neonazis unterscheiden sie sich wenig. Also wenn man gerade sich das mal antut und diese Texte liest, die jetzt zum Beispiel in Vorbereitung dieser unsäglichen geplanten 1. Mai-Demonstration in Halle kursieren, dann wird man sehen, dass das sehr ähnlich noch klingt wie damals bei den Nazis. Die NPD operiert schon lange mit dem Spruch, sozial geht nur national. Die jungen Nationaldemokraten haben schon vor 15 Jahren Papiere gegen den Kapitalismus verfasst. Etwas interessanter wird es bei den sogenannten Rechtspopulisten, die ja keine Faschisten sind. Ich würde aber sagen, die noch keine Faschisten sind, die sich stark in diese Richtung entwickeln. Man sieht in all diesen sogenannten rechtspopulistischen, ich sage lieber präfaschistischen Parteien, eine kontinuierliche Entwicklung nach rechts. Und die hat übrigens auch damit zu tun, dass der soziale Gedanke in diesen präfaschistischen Parteien immer stärker betont wird. Ist also sozusagen auch der Erfolg der rechtspopulistischen oder präfaschistischen Parteien, wie Sie sie nennen, damit zu begründen, dass sie sozial sich gerieren? Ja, das liegt auf der Hand. Man sehe sich zum Beispiel eine Person wie Geert Wilders an, der jetzt ja in den Niederlanden leider große Wahlchancen hat. Der war noch vor wenigen Jahren ein knallharter Neoliberaler. Er hat sich total gewandelt. Er hat soziale Forderungen ohne Ende, weil er irgendwann erkannt hat, dass man über ein bestimmtes Wählerpotenzial hinaus nur kommt, wenn man sich sozial öffnet. Die österreichische FPÖ, die lange auch nur eine neoliberale Partei war, betont immer stärker das Soziale. Überhaupt nicht zu reden vom Front National. Le Pen, wenn man sich das Programm anguckt, 35-Stunden-Woche, stärkerer Kündigungsschutz, Kaufkraftprämie für Ärmere, Ausbau von Sozialprogrammen und so weiter. Das ist die Verbindung von National und Sozial. Und das wird immer stärker. Es ist okay, die AfD zu kritisieren für die neoliberalen Aspekte in ihrer Politik, die sind eindeutig da. Und wenn Gewerkschafter, Linke, Sozialdemokraten das hervorheben, dann handeln sie auch richtig. Nur ich warne davor, zu glauben, dass das so bleiben wird. Auch die nationalsozialen Kräfte in der AfD werden immer stärker. Jetzt ist die AfD zum Beispiel schon für den Erhalt des Mindestlohns. Das ist was völlig Neues, was sie vorher gar nicht im Programm hatte. Ja, erste Anzeichen auf das Wahlprogramm, was verabschiedet werden wird der AfD, geben da dieser These auf jeden Fall auch Futter. Es wirkt so, dass sie sich einen sozialen Anstrich geben wird. Nun scheint aber, wenn rechtspopulistische Parteien damit elektoralen Erfolg generieren können, dass es durchaus durchaus auch in der Bevölkerung sozusagen keine problematische Wahrnehmung eines solchen, ja, solchen Verknüpfung von nationalistischen und kapitalismuskritischen Motiven zu geben scheint. Wie kann denn die Linke damit umgehen? Also wie die Linke auf keinen Fall damit umgehen kann, das ist nach der Methode Wagenknecht, die einfach den Rechten nach dem Mund redet und damit tendenziell ununterscheidbarer wird von der AfD. So macht man die Rechten nur noch hoffähig. Natürlich muss man für bezahlbare Wohnungen sein, für höheren Mindestlohn, für mehr Kindergartenplätze. Das bedarf überhaupt keiner weiteren Begründung, außer der, und weil der Mensch ein Mensch ist. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Nur die Vorstellung, dass man allein mit solchen sozialen Forderungen, so berechtigt sie auch sind, diesen Kräften das Wasser abgraben könne, die ist zu kurz gegriffen, weil bezahlbare Wohnungen, höherer Mindestlohn, mehr Kindergartenplätze, das geht für sehr, sehr viele Menschen wunderbar konform mit der Forderung und Flüchtlinge raus. Wir wollen soziale Leistungen, aber nur für Deutsche. Deswegen muss man jetzt von einem linken Standpunkt aus, das muss man immer, egal in welcher Situation, für soziale Forderungen sein. Man muss aber gleichzeitig auch wissen, das wird absolut nicht reichen, sondern man braucht einen ganz klaren Standpunkt gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Sexismus und für offene Grenzen und muss sich da in keinster Weise irgendwie anbiedern, sondern man muss gucken, dass man, ich sag mal, den humanen Gegenpol in der Gesellschaft stärkt. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, leider, und das sind nicht nur die AfD-Wählerinnen, sondern auch unter den SPD-Wählerinnen, Stichwort jetzt Schulz-Boom, und CDU-Wählerinnen, linke Wählerinnen, bei den Grünen-Wählerinnen ist es zum Glück etwas weniger. Aber jedenfalls bei diesen drei Parteien gibt es einen sehr hohen Anteil von Wählerinnen, die gar nicht so viel anders denken als die AfD-Wählerinnen in diesen Fragen. Also das Problem ist größer als die AfD. Gleichzeitig gibt es aber auch, und das kann ich wirklich sagen, auch aus Erfahrung, wenn ich die letzten Jahrzehnte so überblicke, es gab noch nie eine Zeit, in der sich so viele Menschen ehrlich aufgeregt haben über Rassismus, Homophobie, Nationalismus, über einfach Menschenfeindlichkeit, und auf dieses Potenzial ist zu setzen. Eine Linke, die wirklich emanzipatorisch sein will, muss klare Position beziehen. Dazu gehört auch eine ganz klar kosmopolitische Einstellung. Und vor allen Dingen im Hinblick auf die kommende Bundestagswahl wahrscheinlich sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten, so wie Sie möglicherweise am nächsten Montag hier in Halle das machen werden bei Ihrem Vortrag Der Antikapitalismus der Nazis. Vielen Dank erstmal vorab für dieses Gespräch am heutigen Abend. Ja, vielen Dank. Montag. Vielen Dank. Wiederhören. Okay, tschüss, danke.